Ein Rare Groove, fabriqué en France. Das war Michel Polnareff live 1974. La Mouche heißt diese Funknummer. Das Live-Album trägt den Titel Polnar Revolution. Erschien, wie gesagt, 1974. Die Platte stand bei mir bestimmt 15 Jahre unbeachtet im Plattenregal. Ein Sonderangebotskauf für ein paar Mark, der mir beim ersten Mal hören nicht besonders gefallen hatte. Anfang der Woche zog ich sie für diese Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk wieder aus dem Regal und bei ein paar Nummern traute ich wirklich meinen Ohren nicht. Neben der Funknummer La Mouche gibt es Garagenrock mit großem Orchester, Schnulzen und eine unglaubliche Gesangsexkursion von Michel Polnareff. La Trompette heißt die Nummer und da imitiert Michel Polnareff virtuos und sehr expressiv eine Trompete. Auf dieser imaginären Trompete improvisiert er dann über die Melodien von Gershwins Summertime und Khachaturians Säbeltanz. Eine spannende Platte, auch wenn die Klangqualität manche eher an ein Bootleg erinnern mag. Michel Polnareff hat dazu einen wunderbaren Satz auf der Innenseite des Covers geschrieben. Wenn man sie fragt, warum diese Live-Aufnahme kein Modell technischer Perfektion ist, antworten sie, dass oft die Ehrlichkeit der Qualität vorzuziehen ist. Soweit Michel Polnareff anno 1974. 1966 war ihm direkt mit seiner ersten Single ein Riesenhit gelungen, La Poupée qui fait non. Wie François Hardy arbeitete er gern in englischen Studios. Bei mindestens einem seiner Songs soll der spätere Led Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page in die Saiten gegriffen haben. Laut dem Bravo-Lexikon der Popmusik von 1969-70 wurde Michel Polnareff 1944 in Nayrac geboren. Und weiter heißt es da: Vater Komponist, Mutter Sängerin. Klavierwunderkind, gab mit 12 Jahren bereits Konzerte, aber dann Bürojobs statt musikalischer Karriere. Lebte nach seiner Militärzeit als Gammler mit Gitarre in Paris jahrelang von Almosen.